27. Kapitel: Das freimaurerische Friedensprogramm Wilsons. Dass den Freimaurern die Hauptschuld am Ausbruch des Weltkrieges zur Last zu legen ist, dürfte aufgrund dieser Darlegungen für jeden, der vorurteilslos und unbeeinflusst den Sachverhalt prüft, hinlänglich klargestellt erscheinen. Man muss dabei bedenken, dass doch nur ein Teil der offen vorliegenden Beweise in unserer Darstellung benutzt werden konnte und dass, wenn man alle freimaurerischen Zeitschriften, Broschüren und insbesondere die verschlossen gehaltenen Geheimarchive zur Verfügung hätte, die Beweise vertausendfacht werden könnten. Es sei jedoch betont, dass es den Freimaurern anscheinend nicht um einen Weltkrieg mit seinen furchtbaren Verheerungen und Verwüstungen zu tun war, sondern um eine Weltrevolution, die ihre Ideale, vor allem den Sturz der europäischen Dynastien und die Einführung der Weltrepublik, verwirklichen sollte. Wenn dieser Gedankengang richtig ist, so müsste er auch durch das Endergebnis bestätigt werden. Es müsste also auch das Wilsonsche Friedensprogramm, das den Gipfelpunkt der durch den Krieg bedingten geschichtlichen Entwicklung darstellt, in seinen Hauptforderungen den freimaurerischen Zielen entsprechen, dies umso mehr, dass ja Wilson selbst Freimaurer ist. Und in der Tat, wenn wir das Friedensprogramm Wilsons Zeile für Zeile durchgehen, so finden wir, dass gerade die Hauptpunkte vom freimaurerischen Geiste durchdrungen sind. Allerdings gibt es darin auch eine ganze Reihe von Bestimmungen, die offensichtlich in keinem Zusammenhang mit den freimaurerischen Grundsätzen stehen. Das sind jedoch nur solche, die der Krieg selbst nötig gemacht hat und die gerade so gut in irgendeinem anderen feindlichen Friedensvorschlag stehen könnten. Diese sollen daher gar nicht weiter berührt werden. Hingegen ist gleich der erste Punkt des Wilsonschen Programms bemerkenswert: Öffentlichkeit der Friedensverhandlungen. Ein Schlagwort für das urteilslose Volk von echt freimaurerischer Prägung. Gerade diejenigen, die alles im Geheimen machen, die ihre Brüder durch Eide und Gelöbnisse zur strengsten Geheimhaltung verpflichten, rufen nach Öffentlichkeit. Und dann, wenn die Betörung der Massen gelungen ist, nach dem altbewährten System weiterzuarbeiten. So hat denn auch die Pariser Friedenskonferenz gleich zu Beginn ihrer Verhandlungen im Januar 1919 erklärt, dass aus technischen Gründen eine öffentliche Führung der Beratungen leider unmöglich sei. Ähnlich steht es mit dem zweiten Punkt: Vollkommene Freiheit der Schifffahrt. Ebenfalls ein tönernes Schlagwort, denn es zeigt sich bereits jetzt, dass England niemals willens ist, seine Vorherrschaft auf dem Meere aufzugeben. Man wird zwar der Türkei die freie Durchfahrt durch die Dardanellen aufzwingen wollen, England dagegen macht keine Miene, die Herrschaft über den Suezkanal oder die Straße von Gibraltar aufzugeben. Punkt 4 verlangt die Abschaffung des Militarismus. Eine Forderung, die von den Freimaurern unzählige Male und bei jeder Gelegenheit gestellt wird. In der Kundgebung des Obersten Rates des französischen Großorient vom 13. Dezember 1914 heißt es ausdrücklich, dass der preußische Militarismus um jeden Preis vernichtet werden muss. Wohlgemerkt, der preußische Militarismus. Steht doch jetzt schon fest, dass Frankreich auch nach Friedensschluss ein Millionenheer unter Waffen halten will. Ebenso wenig ist England geneigt, seinen Marinismus aufzugeben, das heißt, seine Riesenflotte wird weiterhin den englischen Imperialismus der ganzen Welt aufnötigen. Der achte Punkt betrifft Elsass-Lothringen, dessen Rückgabe an Frankreich verlangt wird. Auch das ist eine freimaurerische Forderung, die in den letzten 40 Jahren immer aufs Neue erhoben und selbst in Gegenwart deutscher Freimaurer nachdrücklich vertreten wurde. Die Forderung des neunten Punktes, Grenzberichtigung gegen Italien, entspricht gleichfalls den freimaurerischen Grundsätzen, wie sie vom Großmeister Mazzini schon vor einem halben Jahrhundert aufgestellt und von sämtlichen Freimaurern der Welt grundsätzlich gutgeheißen wurden. Genauso ist auch das Verlangen nach Autonomie der Völker Österreich-Ungarns eine Forderung, die jederzeit von den freimaurerischen Brüdern hüben und drüben offen und ungescheut erhoben wurde. Auch die Aufteilung der Türkei, 12. Punkt, gehört zum freimaurerischen Gedankenkreis. Bruder Mazzini sagte schon vor 50 Jahren: Zwei große Kaiserreiche sind es, welche in Europa das Gebäude des Despotismus und die Verneinung des Nationalitätengrundsatzes stützen. Das österreichische Kaiserreich, welches in seiner unverrückbaren Starrheit das europäische China darstellt, und das türkische Reich, das als Vertreter des asiatischen Prinzips und als Papsttum des Orients dem europäischen Fortschritt im Wege steht. Der 14. Punkt endlich, Vereinigung aller Nationen zu gegenseitiger Bürgschaft. Anders ausgedrückt zum Völkerbund, zur Weltrepublik oder zur Republikenpyramide, ist so ausgesprochen freimaurerischer Natur und wurde auf den freimaurerischen Tagungen der letzten 30 Jahre so oft und so eingehend behandelt, dass darüber wohl kein Wort mehr zu verlieren ist. Wie diese Völkerverbrüderung in Wirklichkeit aussieht, zeigt uns die Gegenwart. Hunger und Elend, rücksichtslosester Gewaltfriede. Und dies alles, nachdem und trotzdem wir unsere eigenen Despoten verjagt und diese freimaurerische Forderung erfüllt haben, um aus Wilsons Hand Frieden und Brot zu empfangen. Oft und oft wurde vor den Kriegen gestritten, ob die Freimaurer der ganzen Erde als ein einheitlicher Weltbund mit gleichen Bestrebungen und gleichen Zielen aufzufassen sei oder nicht. Von maßgebenden deutschen Freimaurern wurde wiederholt der erste Standpunkt nachdrücklichst vertreten. Es sei nur erinnert an die Äußerungen des Großmeisters Bruder Garz, große Landesloge der Freimaurer von Deutschland in Berlin, der ausdrücklich die Einheit der Freimaurerei betonte, trotz der Verschiedenheit ihrer Form. Weiters sei verwiesen auf den sehr geachteten deutschen Freimaurer Bruder Ludwig Keller, der in seinen bedeutenden Arbeiten über die Geschichte und das Wesen der Freimaurerei stets den Gedanken vertritt, dass sie als eine Einheit aufzufassen sei, die sich über die ganze Erde erstrecke. Jetzt ist der Tag gekommen, den die Freimaurer so lange erwarteten, so heiß ersehnten. Der Tag, an dem, um mit Bruder Frankolin zu sprechen, alle Enterbten befreit, alle Ungerechtigkeiten gesühnt, alle Vorrechte beseitigt, alle vergewaltigten Länder ihr Selbstbestimmungsrecht wieder erhalten sollten. Jetzt also werden alle Großlogen und alle Großoriente der ganzen Welt sich in einer Universalverbrüderung zusammenfinden. Die Spaltung und die Ländergrenzen, durch welche die Freimaurerei getrennt ist, sind verschwunden. Das glanzvolle Zukunftsideal, das den Freimaurern vorschwebte, ist nun erreicht. Wahrhaftig, dieses glanzvolle Zukunftsideal, das Bruder Frankolin am 17. Juli 1889 mit so schwärmerischer Begeisterung aufstellte, es ist des Schweißes dieses edlen wert. Die alte Welt, die konnten die Brüder Freimaurer allerdings in Trümmer schlagen. Werden sie aber auch die Kraft finden, den Menschheitstempel neu aufzubauen?